Okay. Stühle sind äußerst gemeingefährlich. Wenn man eine nahezu unmögliche Verrenkung macht, dann ist man hinterher sein Finger los. Das ist nach vorne, deswegen sind die auch ausgestorben. Nach vorne schieben, hängen bleiben, hier festhalten und dann wieder hinsetzen. Ne, kannst du dir vorstellen? Ja. Aua. Eierschrauben. Gut. Wollen wir mal loslegen? Ja. Soll ich gleich anfangen? Ja, fang doch einfach an gleich. Ja, ich... Wo soll ich anfangen? Bei der Ausschreibung, glaube ich. Es war im November letzten Jahres, da hat die Finanzbehörde dieses Grundstück ausgeschrieben als eine Kreativimmobilie. Wir haben uns daraufhin beworben. Vielleicht können wir nachher nochmal auf Details so reingehen. Und die Stadt hat das als Kreativimmobilie schon nach einer Idee von der Steg auch so auch ausgeschrieben. Und die Idee war eigentlich auch, hier nochmal so einen besonderen Ort zu schaffen, weil wir eigentlich Angst haben, dass hier sich die Immobilienpreise, die haben sich ja so oder so jetzt in den letzten 2, 3, 4 Jahren nach oben entwickelt, dass wir hier so einen Gegenpol auch schaffen, dass wir da besondere Nutzung auch nochmal reinnehmen. Und es war wichtig, dass wir den italienischen Großhandel auch in dem Konzept integrieren. Und zwar wichtig, so ein Projekt, ich sag das mal, digitales Dorf hier mit reinzubekommen. Und zwar wichtig, dass wir hier ein Projekt, das sich mit Vereinbarkeit von Frau, Familie und Arbeit noch, also die Grünen sagen dazu, Frauen-Gründerin-Etage hier mit integrieren. Ein weiteres Projekt war uns auch nochmal wichtig, das nennt sich Coworking, weil wir hier immer mehr Menschen sehen, die mit dem Laptop, sage ich jetzt mal ganz platt, in der Kneipe arbeiten, aber eigentlich gar keinen richtigen Arbeitsplatz brauchen, aber dann eher doch ab und zu nochmal einen sozialen Raum haben, wo sie dann in der Gemeinschaft auch arbeiten können. Das ist ein Projekt, was wir uns aus Berlin bzw. auch aus New York mal abgeguckt haben. Und das Dritte, dass wir hier Künstlerateliers auch nochmal versuchen auch anzubieten. So, und das war so das ganze Konzept. Und dann hatten wir auch gleich schon gedacht, das war auch im November schon in unseren Köpfen drin, dass wir dieses Grundstück von 250 Quadratmeter auch versuchen mit in dem Gebäude zu integrieren. Und zwar da war unsere Idee, dass wir auf die Dachterrasse mitgehen. So, und das haben wir damals alles im November, Dezember abgegeben und das hat irre lange gedauert, bis sich die Finanzbehörde zu einer Entscheidung ausgerungen hatte. Es gab verschiedene Investoren, wir wurden auch noch mal aufgefordert, den Kaufpreis zu erhöhen, was uns auch noch irgendwie zu schaffen machte, aber wir haben gesagt, so, wir wollen es versuchen durchzuziehen, hoffen aber auch nochmal, dass wir da und dort nochmal Förderungsmittel bekommen. Also das ist immer noch die Möglichkeit, dass man EFRE bekommen kann. Es ist gerade hier noch in der Schlussphase ein Sanierungsgebiet, dass man da auch noch Mittel aus dem Sanierungsgebiet bekommen kann. Und so insofern haben wir gedacht, das kriegen wir auch nochmal alle oder werden wir auch, glaube ich, alles kompensiert bekommen. So, unser Ziel war auch oder ist auch hier ein Gebäude zu bauen, was extrem günstig ist. Also wir wollen hier keinen super Ausbaustandard, sondern es soll teilweise im Rohbauzustand, wo sich der Nutzer nachher auch selbst irgendwie weiter austoben kann. Also so fertige Büroräume gibt es wie Sand am Meer. Das wollten wir verhindern. Und dann sollten da für einen Großteil der Flächen auch mietpreisgünstige Preise, also wir denken schon weit unter 10 Euro. Das können wir aber erst am Ende sagen, was uns das nachher alles kosten wird oder zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn wir erstmal geplant haben. Und was da noch sein sollte, eine Flexibilität auch mit den Mietverträgen. Also keine 10 Jahre oder 5 Jahre, was so heute üblich ist. Und so, und das sollte so ein bisschen auch im Kontext stehen jetzt mit dem Karostar, wo da auch die Mieten bei 6,60 Euro, glaube ich, anfangen oder den Game City Port oder so andere Projekte, die wir so entwickelt haben. So, wir sehen dieses Projekt eigentlich nur hier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sowas irgendwie in Eimsbüttel oder Schenefeld oder in Pinneberg macht, sondern hier ist eigentlich der Standort, wo das eigentlich hinpasst. Und so, und dann haben wir die Chance, sehen wir hier, dass das eigentlich auch, der Grundstückswert ist nicht so groß, weil das ja auch an der Bahn liegt, aber das hier trotzdem nochmal irgendwie zu realisieren. Und so, und wer die Steg kennt, ist, wir haben ja eher die Tradition, jetzt aus dem Sanierungsträgerbereich zu arbeiten. Wir haben viel hier im Bereich der Sanierung, überwiegend im Karolinenviertel, aber auch in anderen Sanierungsgebieten. Und wir sind aber auch dann so ein Stückchen auch in Projektentwicklung gegangen, haben gesagt, so der Markt, der bietet das einfach nicht. Also die ganz großen Unternehmen, ich will sie alle nicht aufzählen, aber die denken eher eine Wertschöpfung beziehungsweise haben Renditedenken davon 15% und mehr im Kopf. Das liegt uns nicht. Wir wollen auch Gewinne machen, aber uns reicht irgendwie ganz wenig. Und so, dass man eigentlich immer die Projekte auch entwickelt, die einen Stadtteilbezug auch haben. Also das ist so die aus der Tradition der Steg auch heraus. Also wir wollen uns nicht messen mit irgendwelchen anderen Projektentwicklern. So, und das so Stand der Dinge. Es ist dann in der Kommission für Bodenordnung relativ spät reingekommen. Die Finanzbehörde hatte, glaube ich, immer andere Aufgaben. Die war zu sehr vielleicht mit Wilhelmsburg beschäftigt, aber dann kam das Projekt endlich mal in die Kommission für Bodenordnung. Das war jetzt, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, 2 Wochen ist es, glaube ich, jetzt her. Mitte September, ne? 17, 18, ja. Es gab, muss ich auch sagen, überraschenderweise auf einmal auch kurz vor Sitzungsbeginn ein mächtiger Anlauf von Politikern, die mich nochmal angerufen haben und mich gefragt haben, was ist denn los hier, die auf den Taz-Artikel reagiert haben, worauf wir gesagt haben, ja, wir haben hier mit Olaf Dreyer schon gesprochen und sehen das eher unproblematisch, weil wir auch überlegen, oder das Gespräch war ja so, dass die Terrasse oben im 4. Geschoss, sage ich jetzt mal, uninteressant ist, sondern eher hier auf dem Boden und die Pappeln mit zu berücksichtigen sind. So, da haben wir dann, ich war hier mit meinem Geschäftsführer da und dann haben wir vorgeschlagen, ja, dann rückt doch 10 Meter oder wie viele auch es sind, Richtung Süden ist das, glaube ich, ja? Südwesten. Und wir bauen das Gebäude etwas kürzer. So, und das ist vereinbar noch mit dieser. Ich hoffe, ich denke schon, das ist vereinbar mit unserer Gesamtkonzeption. Wir bauen dann weniger Fläche und Gartenkunst, das ist so unser Vorschlag, soll das Gebäude oder das Grundstück erwerben, was uns eigentlich sehr wichtig ist. Also wir wollen das nicht integrieren, weil dann, ich denke, das ist wichtiger, so eine Unabhängigkeit auch zu haben, dass man das Grundstück auch bewirtschaftet und das ist ja eine gewisse Nachhaltigkeit so, und wenn wir jetzt das kaufen und dann Gartenkunst wird dann Mieter, das gibt immer so Stresspunkte. Ich glaube, es ist eine klare Geschichte, das irgendwie zu erwerben. Und so, und dafür würden wir uns jetzt auch mit bei der Finanzbehörde stark machen, dass wir da mit denen in Gespräche gehen. Das können wir jetzt erst, die betreffende Person ist jetzt im Urlaub. Ich denke, dass sie da nächste Woche wieder ansprechbar wird und dass wir dann auf die Finanzbehörde zugehen und mit der in Gespräch gehen und den Deal auch, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, auch versuchen, den zu verkaufen. Die Politik hat ja auch darauf Einfluss genommen. Sie hat erstmal das Konzept, was wir eingereicht haben damals, auch so beschlossen. Da war auch Gartenkunst auch berücksichtigt worden und sie hat das jetzt nachhaltig nochmal in diesem Beschluss auch nochmal aufgenommen, dass wir euch hier mit integrieren sollen und an uns wird es, glaube ich, nicht liegen, dass wir da keinen Weg irgendwie hinbekommen können. Mhm. So, und wie gesagt, wir haben jetzt einen Architekten, den werden wir jetzt diese Woche, der arbeitet schon, aber diese Woche jetzt auch beauftragen. Da hatten wir jetzt letzte Woche auch ein Gespräch. Und wie man jetzt, und das ist ja eine Schnittstelle, dann irgendwann gehört ja unser Gebäude auf und dann kommt hier dieser Bereich, wie man das auch mal, man kann es ja auch ganz einfach mit so einer einfachen, tristen Brandwand machen, das wäre langweilig, aber wie kriegt man diesen Übergang irgendwo hin, wo beide was von haben? Und und dieser Übergang, das ist ja diese Schnittstelle, die kann architektonisch hochinteressant sein, wo beide Parteien auch was gewinnen können, sage ich jetzt mal. So, uns Steg liegt es eigentlich sehr daran, dass wir hier ein gemeinsames Projekt machen, also nicht gegeneinander, ich glaube, da hat keiner was davon. Das ist erstmal so mein Statement. Ja. Gut, vielen Dank.